Der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila Kabange, richtete am 15. Juli ein Glückwunsch-Telegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin beglückwünschte er im Namen der ganzen Bevölkerung der Demokratischen Republik Kongo und im Namen des Präsidenten den Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK. Er gab seinem Willen dazu Ausdruck, für das Glück der Völker beider Länder bilaterale Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen weiterzuentwickeln und erwies Genossen Kim Jong-un Hochachtung.